Hello, hello, hello, friends. The chapter is almost coming to an end. Good morning. Hallo, hallo, Freunde. Das Kapitel ist fast zu Ende. Guten Morgen. 32. Vers 32. And the time has come when you will all be scattered and each one of you will go your own way, leaving me alone. Und die Zeit ist gekommen, in der ihr alle zerstreut werdet und jeder von euch wird seinen eigenen Weg gehen und mich allein lassen. Well, Jesus' speech is a real roller coaster. Jesu Rede ist eine richtige Achterbahn. He's talking good and encouraging, then he's talking again about the bad stuff, then about the good stuff, then about the bad stuff. Erst ermutigt er, dann kommt Schlimmes, dann wieder Gutes, dann Schlimmes und wieder Gutes. Wonderful, finally believe me. By the way, you're all going to forsake me. Wunderbar, ach übrigens, ihr werdet mich schließlich alle im Stich lassen. You know, it's just so amazing. Das ist einfach herrlich. But look what he said, and this is a secret for you to learn, my friend. Aber schau, was er sagt. Das ist ein Geheimnis, was du lernen solltest, mein Freund. Paul learned that secret. Paulus lernte dieses Geheimnis. He said, everyone will go your own way and you will leave me alone. Er sagte, jeder von euch wird seinen eigenen Weg gehen und mich allein lassen. Then he says, yet I'm never alone. Dann sagte er, doch, ich bin nie allein. But the Father is always with me. Denn der Vater ist immer bei mir. You know, Paul also said, everybody has forsaken me, but the Lord stood by my side. Paulus sagte ebenfalls, alle ließen mich im Stich, der Herr aber stand mir zur Seite. We have to come to this place. Wir müssen an den Punkt kommen, where we know that we are never alone because the Lord is always with us. An dem wir wissen, dass wir niemals allein sind, weil der Herr immer bei uns ist. You know, in 2004, the Lord asked me to move from Austria to America. Bat mich der Herr von Österreich in die USA zu ziehen. I had nothing. Ich hatte nichts. I had no job in America. Ich hatte keine Arbeit in den USA. When I decided to obey God, I had no place to stay. Als ich entschied, dem Herrn zu gehorchen, hatte ich keine Unterkunft. I had no money to even buy the tickets for me, Debbie and the boys. Ich hatte nicht mal Geld, um die Flugtickets für Debbie, mich und die Jungs zu kaufen. I had to give up a life of, naturally speaking, safety and security in Austria. Ich musste ein natürlich betrachtetes Leben der Sicherheit in Österreich aufgeben. Stepping into an uncertain future. Um in eine ungewisse Zukunft zu treten. And you know what? Aber weißt du was? God spoke to my heart so strongly one night. He woke me up and spoke to me. Eines Nachts sprach Gott so stark zu mir. Er weckte mich auf und sprach zu mir. And what he spoke to me, I believe it's written in Hebrews 12, verse 5. I think so. Und was er mir sagte, steht, glaube ich, in Hebräer 12, 5. Ich denke, es steht da. No, I'm not sure, but I think so. Bin aber nicht sicher. Because he didn't give me Bible verse, he just spoke to me. Er gab mir keinen Bibelvers. Er redete einfach so zu mir. He said, I will never leave you nor forsake you. Er sagte, ich werde dich nicht vergessen und dich niemals im Stich lassen. You know what? The whole night I was laying on my bed. Weißt du, die ganze Nacht lag ich auf meinem Bett. God, you will never leave me nor forsake me. Doesn't matter where I go. Gott, du wirst mich niemals vergessen oder im Stich lassen, egal wohin ich gehe. I'm happy to go to America into the uncertain because it's certain because you are with me. Ich freue mich, nach Amerika ins Ungewisse zu gehen, denn es ist gewiss, weil du bei mir bist. Do you know, and we experienced this in such an incredible real way. Und weißt du, wir haben das auf so herrliche, reale Weise erfahren. So Jesus will not stress everybody leaving him because he said he will never be alone even if everybody leaves him. Jesus war also nicht gestresst, dass jeder ihn verlassen würde, denn er sagte, dass er niemals allein sein würde, selbst wenn alle ihn im Stich lassen. A Christian is never alone. Therefore, a Christian should never be lonely. Ein Christ ist niemals alleine, deshalb sollte ein Christ niemals einsam sein. Do you know, in several times in this history of this world where Christians were persecuted, zu verschiedenen Zeiten der Weltgeschichte, in denen Christen verfolgt wurden, here's what happened. Passierte Folgendes. They put them into solitary Definement, because this is usually what cracked, what broke people. Sie steckten sie oft in Einzelhaft, denn damit brach man normalerweise Menschen. But with Christians, it did the opposite. Aber bei Christen passierte das Gegenteil. They loved it. Sie liebten es. Because they spent time with Jesus. Denn sie verbrachten Zeit mit Jesus. Think about this. Überleg mal. Jesus said, guys, you're all gonna run away, but not gonna bother me, because I'm never alone. Jesus sagte, ihr werdet alle weglaufen, aber es kümmert mich nicht, denn ich werde niemals allein sein. Father is always with me. Der Vater ist immer bei mir. And then he says, and everything I've taught you is so that the peace which is in me will be be in you and will give you the great confidence as you rest in me. Dann sagt er, und alles, was ich euch gelehrt habe, dient dazu, dass der Friede, der in mir ist, in euch sein wird und euch große Zuversicht geben wird, indem ihr in mir ruht. My goodness, we could do 5 devotionals just on that one verse, but we're not going to. Meine Güte, wir könnten 5 Andachten nur über diesen Vers machen. Tun wir aber nicht. People. Leute. If you don't walk in the rest of the finished work of the cross, you will never have peace. Wenn ihr nicht in der Ruhe des vollbrachten Werkes am Kreuz lebt, werdet ihr niemals Frieden haben. But if you learn to grab hold of everything that Jesus taught us here. Aber wenn du lernst, alles zu ergreifen, was Jesus uns hier gelehrt hat. Look what he says. Schau, was er sagte. And everything I've taught you, he's talking in this context of what he taught me in the last 3 chapters. Alles, was ich euch gelehrt habe, er redet davon, was er in den letzten Kapiteln gesagt hat. Is so that you have the same peace that Jesus had. Dient dazu, dass du denselben Frieden hast, den Jesus hatte. And that you will have great confidence because you found rest in him. Und dass du große Zuversicht hast, weil du in ihm ruhst. And now we're going to finish this chapter with this incredible powerful verse. Und jetzt beenden wir dieses Kapitel mit diesem unfassbar starken Vers. For in this unbelieving world you will experience trouble and sorrow. Denn in dieser ungläubigen Welt werdet ihr Schwierigkeiten und Leiden erfahren. But you must be courageous. Aber ihr müsst mutig sein. For I have conquered the world. Denn ich habe die Welt bezwungen. My dear friends. Meine lieben Freunde. If Jesus has conquered the world, why does this world stress us? Wenn Jesus die Welt bezwungen hat, warum stresst die Welt uns dann? If Jesus conquered the world, why do we allow the world to tell us what to do? Wenn Jesus die Welt überwunden hat, warum erlauben wir ihr dann, uns zu sagen, was wir tun sollen? If Jesus has conquered the world, then why are we even bothered if the whole world is falling apart? Wenn Jesus die Welt überwunden hat, warum kümmert es uns dann überhaupt, wenn sie auseinanderfällt? Could it be because we don't believe that he's already overcome the world? Könnte es sein, dass wir gar nicht glauben, dass er die Welt bereits bezwungen hat? Or could it be that we have our roots too deep in the system called world? Oder könnte es sein, dass wir unsere Wurzeln zu tief im System genannt Welt haben? Whatever it is, was immer es ist. You need to be courageous because this world has been overcome by our beloved Jesus. Du musst mutig sein, denn diese Welt wurde von unserem geliebten Jesus bezwungen. My friends, I hope you enjoyed the teaching that we did. Mein Freund, ich hoffe, dir haben unsere Andachten gefallen. Do not know yet what we will continue with tomorrow. Ich weiß noch nicht, womit wir morgen weitermachen. But by tomorrow we will have it figured out. Aber bis morgen werden wir es wissen. Thank you, we love teaching you. Danke, wir lieben es, dich zu lehren. Bye bye, have an amazing, wonderful day. Tschüss und wir wünschen dir einen wundervollen Tag.